Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein vielleicht etwas ungewöhnlicheres Thema. Das Thema heißt, ich bin ein Luder. Ja, und ich möchte entsprechend gerne mit Frauen reden, die von sich aus sagen, ja, ich bin ein Luder, was immer das auch heißen mag. Was ist eigentlich ein Luder? Ist das eine, die es immer drauf anlegt, auf das eine, ist es ein Vamp, ist es ein leichtes Mädchen, ist es ein gerissenes Stück mit dem gewissen Etwas? Ich weiß es nicht genau, man weiß es vielleicht auch nicht so genau. Ah, ich bin sehr gespannt auf die Frauen, die jetzt anrufen werden, die von sich aus sagen, ja, ich bin ein Luder. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Die ersten beiden sind schon da. Die heißen nämlich Caro und Jenny, beide so 19, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Ja, mit wem rede ich denn jetzt zuerst? Mit Caro. Mit Caro, hallo Caro. Hallo. Du hast dich gleich angesprochen gefühlt bei dem Thema. Ja, genau. Und das wir beide ja, auf Deutsch gesagt. Ihr beide. Ja, jetzt bin ich gespannt. Warum, fangen wir mit dir an, Caro, warum bist du ein Luder? Ja, warum bin ich ein Luder? Ja, also das betrifft eigentlich uns beide, eher gesagt. Wir machen die Männer immer an, lassen uns gerne mal was ausgeben und so. Ja. Aha. Und lassen die immer hinterher eiskalt fallen, weil die das auch immer mit uns Frauen machen meistens. Aha, also die Jungs erst heiß machen, möglichst viel rausholen bei der ganzen Aktion, einladen und so etwas. Und dann und Tschüss sagen hinterher. Ja. Ja. Wie macht ihr das denn so? Also es kommt ganz auf die Situation drauf an. Ja? Ja. Also wo zum Beispiel macht ihr das? In der Diskothek meistens. Hauptsächlich in der Diskothek wahrscheinlich. Ja. Ja. Wie habt ihr so Strategien, wie ihr vorgeht, wie ihr die Jungs anbaggert, wie ihr sie heiß macht? Das kommt immer ganz drauf an. Also was passiert immer zufällig, wenn uns Männer angucken, dann wissen wir, jetzt ist unsere Zeit. Also jetzt ist unser Timing. Also das erste Signal geht von den Männern aus, von den Jungs. Ja, genau. Die gucken euch an und denken wahrscheinlich zwei süße Mädels. Daraus schließt ihr dann ein gefundenes Fressen. Genau. Den also, können wir uns jetzt... Ja, und dann, wie geht's dann weiter? Die gucken zuerst, die flirten ein bisschen mit euch. Geht ihr dann zu den Männern hin? Also meistens müssen wir Frauen immer den ersten Schritt machen, ja. Ist das so? Ja, meistens. Und wie geht's aber dann manchmal weiter? Manchmal kommen die Männer auch zu uns. Ja. Also dann unterhalten wir uns ein bisschen. Und meistens fängt es auch an mit dem Tanzen. Ja. Sind das denn so Jungs in eurem Alter oder auch ältere Typen? Kommt ganz drauf an. Also meistens sehen die jünger aus, sind aber älter. Caro, gib mir mal die Jenny. Jo. Ja? Hallo Jenny. Hallo. Jetzt erklär mir mal, wie das dann weitergeht. Also ihr sprecht dann diese Männer an, die Jungs an. Wie sprecht ihr sie überhaupt an? Das ist ja auch immer eine gute Frage. Eine komplizierte Frage. Ja, wie sprechen wir sie an? Es kommen halt die üblichen Anmachsprüche eben, ne? Ja, sag mal einen. Ja, hast du mal eine Zigarette oder so, magst du mir nicht einen ausgeben oder sonst irgendwie? Das ist ganz üblich. Bist du oft hier oder sowas, ne? Ja, oder so eben. Genau. Halt die üblichen Sprüche. Jetzt hat die Caro gerade gesagt, also ihr macht die Männer dann an, ihr macht die Männer heiß, ihr lasst euch einladen und lasst sie eben wieder fallen. Ja. Ne? Gibt es denn auch schon mal so Momente, wo ihr sie nicht fallen lasst? Wo ihr dann auch mit denen ins Bett steigt? Nee, sowas gibt's bei uns nicht. Gibt's überhaupt gar nicht? Ja, weil wir vergeben sind. Ach so. Ja, das wird ja immer schöner. Also ihr beide seid in festen Händen. Ja, das sind wir. Ihr habt Freunde. Ja. Aha. Und die Freunde wissen, dass ihr ab und zu mal so auf Männer fangen geht? Nein, das wissen sie nicht. Das wissen sie nicht. Warum habt ihr denen das noch nicht erzählt, wenn da nie irgendwas passiert hinterher? Warum wollen Männer selber auch alleine losgehen? Warum sollten wir das dann nicht auch tun? Ja, na klar. Aber ist es dann nur so ein Hobby oder warum macht ihr das? Ja, just for fun eben, ne? Mhm. Wie oft kommt das vor? Jedes Wochenende. Jedes Wochenende? Ja, wo sind eure Freunde? Ihr seid doch nicht jedes Wochenende alleine, ohne Freunde. Ja, unsere Männer sitzen ja meistens lieber am Computer, ne? Wie, jedes Wochenende? Ja. Ehrlich? Meistens. Ja. Jeden Tag in der Woche, also Aha. Ist halt so, ne? Also deshalb würdet ihr sagen, weil ihr sowas treibt da mit den Jungs, dass ihr Luder seid. Ich würde sagen, ist noch die harmlose Variante. Das ist ja eher ein Spiel, ne, was ihr da betreibt. Ja, eher die Softluder, ne? Ja, genau. Genau, das ist, ihr seid so zwei süße kleine Softluder. Aber wenn man so anfängt, kann das vielleicht so in ein paar Jahren, kann sich das ja hochschaukeln, ne? Dass ihr vielleicht auch mal noch ein bisschen krasser draufkommt. Wenn ihr zum Beispiel keine Freunde mehr habt. Ja, ob wir die Freunde noch lange behalten werden, ich weiß ja nicht, ob die das jetzt sehen oder nicht, das ist ja, Nee, ich meine, aber das ist ja schon eine heikle Sache, ich ist ganz im Ernst. Nicht nur, wenn sie das jetzt hier sehen oder hören, sondern wenn die das irgendwann mal mitkriegen, dass ihr da ständig mit Jungs rumflirtet, die glauben euch doch gar nicht, dass das nur Spaß ist, oder? Ja, wir wissen aber ja auch nicht, was unsere Männer machen, was sie im Internet abziehen oder wenn die alleine losgehen. Und muss die Caro dir immer vorsagen im Hintergrund? Nein. Ich höre sie immer den Satz sagen, den du dann hinterher sagst. Aha. Also, ihr wisst nicht, wie das weitergeht mit den Jungs, aber trotzdem wollt ihr das auf jeden Fall so die nächsten Wochen und Monate und Wochenenden so weiter betreiben? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Tja. Okay, zwei Softluder waren das, die Caro und die Jenny. Danke für euren Anruf. Dafür nicht. Tschüss. Ciao. Jetzt bin ich verbunden mit Wahrheit. Bahar? Wie? Bahar. Bahar. Ja. Bahar. Wie Frühling auf Deutsch gesagt. Frühling. Frühling. Bahar. Frühling klingt ja für mich viel schöner als Bahar. So. Ja. 27 Jahre alt. 27. Ist unser Frühling hier. Ja. Nur, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt wirklich irgendwie als Luder beglichen werden kann oder nicht. Nur, was ich weiß, ich habe eine Art Ader. Sag ich jetzt mal so, ich liebe es, beobachtet zu werden im Geschlechtsverkehr. Ich weiß nicht, zu welcher Art von Kategorie das gehört, ob es jetzt nun wirklich luderhaft ist. Also ich entscheide das ja jetzt alles mal hier heute Nacht. Ja, deswegen rufe ich dich auch an. Du musst es doch am besten wissen, wirklich. Ja, ich würde sagen, das können wir schon einordnen unter den Großbereich Luder. Ja, und schon ja, wirklich? Ja. Ach, und jetzt gehen wir in die Einzelheiten. Jetzt wollen wir natürlich genau wissen, was da abgeht. Ja, das fing also erstmal an mit meinem Ex-Mann. Bei welchem Mann? Beim ersten? Beim Ex-Mann, genau. Ex-Mann. Da habe ich wie diese Ader, wie gesagt, in mir entdeckt, sei es in den Zügen, sobald ich gemerkt habe, ein älterer Mann schaut irgendwie, wie gesagt, heimlich zu. Ja, in Zügen, in der Bahn oder was? In der Bahn, ja. In der Bahn. Mhm. Habe ich gemerkt, oh, es reizt mich ja wirklich, tatsächlich. Ne? Mhm. Aber Moment, was ist das für eine Situation? Du fährst mit deinem Mann, damaligen Mann, Ex-Mann, in der Bahn. In der Bahn. Ihr sitzt in einem Abteil. Ja. So, und dann fangt ihr an, miteinander Sex zu haben, während ein anderer Mensch noch in diesem kleinen, engen Abteil... Der sitzt gegenüber. Und las an der Zeitung und natürlich habe ich die Zeitung wieder runter und halt, war das in so einem Großraumwagen oder war das in einem Abteil? Es war schon eher ein großes Teil, glaube ich, so die erste Klasse war das schon. Ein großes. Wir saßen dann auch, ne? Ja. Ja gut, da gibt's auch Großraumwagen und es gibt Abteile. Nee, dann war es ein Abteil, Entschuldigung. Das ist wichtig zu wissen, weil das ist ja eher nur so ein kleiner Raum. Ne? Deswegen ist ein Abteil. Wo man so die Tür zu machen kann. Und er saß uns halt gegenüber. Genau, so meinst du. Genau, las die Zeitung und dann fiel die Zeitung natürlich, weiß ich, aus Versehen vielleicht mal runter. Aber ich habe schon wohl gemerkt, wir wurden beobachtet von ihm halt. Mhm. Und das hat mich irgendwie gereizt. Jetzt bin ich neuerdings wieder verlobt. Mhm. Und er kannte diese Art Ader natürlich an mir nicht. Mhm. Und wir sind dann halt von Hamburg aus nach Münster wollten wir fahren und nachts war das auch schon. Und ich habe gesagt, bitte halt doch mal irgendwo am Rastplatz an. Mhm. Ne? Im Auto jetzt, seid ihr jetzt gefahren? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Und es ist alles ganz neu für ihn auch gewesen. Mhm. Und es kam halt dazu, es war ihm wohl peinlich irgendwo, bis ein LKW-Fahrer auch kam und sich direkt auch wirklich an unseren Fenster, sage ich jetzt mal so, mit Scheinwerfern allem drum und dran uns beobachtet hat. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Ja, das soll ich sagen. Er hat das auch weitergemacht, obwohl das für ihn wahrscheinlich ein ungewohntes ist. Zuerst erstmal wirklich ein Schock. Mhm. Jetzt, oh Gott, Bacher, wir werden beobachtet und Hilfe. Ich sag, lass ihn doch und Entschuldigung auf Deutsch gesagt, er geißt sich doch jetzt in einen auf. Ne? Habe ich mir jetzt sogar dabei gedacht. Ja, und du hast es weitergemacht und dir hat es gut gefallen. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ja, mir gefällt es einfach. Ich gehe nochmal zurück in die Situation mit der Bahn, weil ich das gar nicht richtig verstanden habe. Ach denn? Man sitzt, wir kennen das ja alle, man sitzt ja sehr beengt, auch wenn es erster Klasse ist. Es ist ja so ein Quadrat quasi, in dem man da sitzt. Da kann man doch nicht richtig mit jemandem schlafen, während gegenüber, oder Sex haben, während gegenüber jemand die Zeit hat. Wir saßen auf einem Zweier. Ja. Und vor uns war ein Viererplatz. Ja. Ne? Also so überfüllt war es auch nicht. Ja. Ne? Und, okay, ich glaube, wir... Das erzählt irgendwie erzählen, weil irgendwie schäme ich mich davor auch irgendwo. Ja, ich glaube, wir verstehen uns nicht so richtig, wie die Situation in der Bahn war. Egal, lassen wir das mal sein. Dir macht es Spaß, wenn andere Leute das sehen. Und wenn sie es sogar, richtig sehen. Ältere Leute ab 50, 60. Ach, warum das? Weil ich denke mir, ich tue denen vielleicht, oder wir tun ihnen einen Gefallen, weil... so in dem Alter vielleicht an so Sex zu kommen und überhaupt, ja, hör mal, ist vielleicht schwierig. Ja, denke ich mir halt in so, ne? Was meinst du, wie 50- und 60-Jährige noch guten Sex haben? Das kann gut sein, weiß ich ja so nicht, ne? Aber es macht mich halt irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber wahrscheinlich ist es nicht ganz selbstlos und du willst denen nur Gutes tun, sondern es hat auch bei dir irgendwie natürlich eine Wirkung. Ne? Vielleicht auch eine besondere Wirkung, weil es ältere Leute sind, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Domian, wie nennt man das denn dann? Bin ich irgendwo krank dann oder was ist das dann? Ja, ganz ehrlich. Ja, wie oft kommt denn das vor, dass du das machst? Wie gesagt, halt mit meinem Verlobten kam es bis jetzt einmal vor. Mhm. Wie gesagt, an dieser Raststätte. Mhm. Zuerst war natürlich gehemmt und als er dann gesehen hat, oh, ich komme richtig in Fahrt, dann hat er es auch überwunden. Mhm. Und jetzt habe ich ihn mittlerweile schon so weit, dass er, er hat mir erzählt, es gibt teilweise auch Zeitungen, Annoncen, mhm, wo auch Männer wirklich einfach schreiben wohl auch, dass sie einfach auch beobachten einfach möchten, während ein Paar Sex hat. Das interessiert dich? Oh ja. Das interessiert dich. Und dein Verlobter würde das auch mitmachen? Darüber haben wir gesprochen. Ja. Und er sagte, er wird es mal versuchen wollen. Ja. Denn er meint zum Beispiel, wenn es mich dann anmacht, dann macht es ihn erst recht an. Ja. Ne? Nur ich weiß einfach jetzt nicht, also, was ist das genau, was ich jetzt, ist das etwas sehr Perverses oder schon krankhaft oder ist es etwas Luderhaftes oder Ekelhaftes? Ich weiß es nicht. Also du willst eine Ferndiagnose von mir haben? Bitte? Du willst eine Ferndiagnose von mir haben? Ja, bitte. Ja. Ja, so klingen Luder, glaube ich. Ist das normal? Ne? Ich glaube, so wie der Frühling. Klingt, so klingen die Luder. Ja, also normal ist das natürlich nicht, aber was ist schon normal? Aber die alte Regel gilt, solange du keinem damit schadest und alle ihren Spaß haben, ist es doch völlig okay. Ich meine, angepasst werden möchte ich nicht von diesen Menschen oder so, einfach nur vielleicht nur beobachtet werden. Ja. Und bezahlt möchte ich auch nicht werden oder so. Davon bin ich ausgegangen, ja. Ja. Also ich würde mal Folgendes vorschlagen, wenn dein Freund das auch will und offensichtlich scheint er da er wird es eingehen wollen. Gut, also. Dann schlage ich Folgendes vor, ihr macht mal noch ein paar Versuche dieser Art, oder vielleicht einen Versuch erstmal mit so einer Annonce, dass jemand da zu euch kommt. Gibt das wirklich tatsächlich, Domian? Das gibt es ja natürlich. Weil ich habe das vorhin noch nie gehört und er hat mir davon erzählt. Doch, das ist wirklich wahr. Ja, das ist wirklich wahr. Ja, das gibt es ja. Und dann telefonieren wir beide nochmal miteinander. Und dann erzählst du mir, wie es war. Okay, sollen wir so verbleiben? Ehrlich? Ja. Ach du liebe Güte. Ja, so machen wir das. Ja, jetzt sagst du mir nochmal, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Bahar. Bahar. Bahar. Der Frühling. Der Frühling, ja. Ich wünsche alles Gute und freue mich auf ein weiteres Gespräch mit dir. Okay. Tschüss. Okay, tschüssi. So, meine Lieben, ihr hört es schon, es ist ein bisschen anders heute als sonst. Wir haben ein Thema, was auch nicht so üblich ist für unsere Sendung. Das Thema heißt, ich bin ein Luder. Ich möchte mit Frauen reden, die von sich aus sagen, ja, ich bin ein bisschen anders drauf als die Norm, als normale Frauen. Ich empfinde mich als Luder. Ich bin vielleicht ein bisschen lassiver. Ich bin ein Vamp. Ich mache gerne die Männer an. Und vor allen Dingen, ich habe sehr viele Männer schon gehabt. Und ich habe meine Tricks, wie ich das so mache. Und so weiter. Ich weiß nicht, was noch alles ein Luder sein könnte. Ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet jetzt während der Sendung. Ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Ich könnte ja jetzt auch diese Werbung einspielen, ne? Von dieser Sexwerbung. Ruf mich an. Ne? Also, ihr Luder draußen im Lande. Jetzt ist eure Zeit. 0800 5678 111. Es geht weiter mit Isabella. 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Isabella. Hallo. Darf ich Luder zu dir sagen? Ja, ich bin auf jeden Fall ein Luder. Mensch, du Luder. Warum? Erzähl. Ich gehe für Geld mit Männern ins Bett. Du gehst für Geld ins Bett mit Männern? Ja. Mit Männern? Bist du eine Prostituierte? Ja. Ja. Also, das ist eine interessante Frage. Sind Prostituierte immer Luder? Ja. Würdest du sagen? Ich denke schon, ja. Ja. Machst du das nur so nebenher oder ist das dein Hauptjob? Nein, das ist mein Hauptjob. Wie lange schon? Also, ich mache das jetzt seit ungefähr September. Ach, das ist ja noch ganz, ganz frisch. Ja. Ja, wie kam es dazu? Ich habe gedacht, also ich war in ziemlicher Geldnot, ja? Und habe gedacht, das probierst du jetzt mal aus, und ja? Da bin ich da hängen geblieben. Was hast du vorher gemacht? Ich war arbeitslos. Mhm. Nun würde ich mal sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob jede Prostituierte auch ein Luder ist. Vielleicht sind nur die Prostituierten Luder, die auch während der Arbeit richtig Spaß am Sex haben. Du, den hab ich. Den hast du? Ja. Naja. Das ist ja, nee, also viele Huren haben mir schon erzählt, dass sie das eben nicht haben, dass es für sie ein Job ist und den Spaß und Sex haben sie dann in ihrer Privatsphäre. Das ist bei dir anders. Ja, ich denke mal, das ist bei mir vielleicht auch dadurch, dass ich das noch nicht so lange mache. Also ja. Ich habe wahnsinnigen Spaß dabei. Das heißt, du hast auch immer und immer wieder einen Orgasmus bei deiner Arbeit? Ja. Ah ja. Hast du einen Freund? Ja, ich habe einen Freund. Du hast auch noch einen Freund? Ja. Du Luder. Was sagt denn der Freund dazu? Er ist zwar nicht so begeistert davon, aber er muss halt damit leben. Ja, gut, das ist eine Aussage. Also ich wäre auch nicht begeistert und ich könnte nicht damit leben, wenn ich dein Freund wäre. Gibt es da nicht große... Im Ernst jetzt mal, gibt es da nicht wirklich schon große Probleme in eurer Beziehung? Nee, eigentlich nicht. Das kann er dann doch irgendwie so abbuchen im Bereich, das macht sie eben beruflich. Ja. Mhm. Hast du denn dann überhaupt noch Lust, sexuelle Lust auf deinen Freund, wenn du den ganzen Tag über mit anderen Männern? Ja. Das hast du? Ja, also ich sage mittlerweile, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Wie viele Männer hast du am Tag? Das ist ganz verschieden. Also ungefähr? Das sind so 5-6 Stück am Tag. Mhm. Das ist viel. Ja. Das ist viel. Mhm. Und wie arbeitest du? Arbeitest du auf der Straße oder in einem Club oder wie machst du? Nein, ich habe einen eigenen Laden. Was heißt eigenen Laden? Das heißt, ich habe eine Wohnung angemietet. Ja. Und da mache ich halt meine Arbeit. Das organisierst du alles für dich alleine auch? Ja. Und die Männer werden auf dich aufmerksam durch Internet, durch Zeitungsanzeigen oder wie? Durch Zeitungsanzeigen. Ja. Das ist aber dann schon sehr professionell, ne? Wenn du so überhaupt nicht aus dem Gewerbe kommst und dann so von 0 auf 100 da einsteigst? Ja, ich hab da nichts zu verlieren. Mhm. Naja, gut, zu verlieren nicht, aber ja, es hätte auch schief gehen können. Zum Beispiel, dass du die Erfahrung gemacht hättest, nee, das gefällt mir nicht, ich find's ekelhaft. Gut, dann hätte ich aufgehört. Mhm. Wie viel verdienst du pro Mann ungefähr? Das ist verschieden. Also ich fange bei 50 Euro an. Mhm. Und das geht dann bis 150 Euro. Und das hat gleich von Anfang an, von September, von dem ersten Tag an, hat es so funktioniert, dass du sagst, es macht mir Spaß. Ja, ich sag mal so, beim ersten Kunden, ich war natürlich tierisch nervös. Ja. Aber jetzt mittlerweile, muss sagen, also mir macht es Spaß. Mhm. Ich bin ein bisschen irritiert, muss ich sagen, weil ich so viele Geschichten kenne von Frauen, die in dieses Gewerbe gehen, die mir erzählen, am Anfang war es schon sehr schwer. Oder es kommen doch immer wieder Kunden, da möchte ich mir die Nase zuhalten. Da ist also mit Erotik oder Ästhetik oder so überhaupt nichts angesagt. Also ich sag mal, so Kunden fliegen bei mir grundsätzlich raus. Ah, also du kannst es dir leisten, wirklich dann nur die zu nehmen, die du möchtest. Ja. Mhm. Besteht die Gefahr, oder bestünde vielleicht die Gefahr, ich meine, du bist noch relativ frisch dabei, vielleicht kann man das gar nicht so sagen, dass du dich auch in einen Kunden, einen Freier verlieben könntest? Nee, glaube ich nicht. Also ich trenne das schon strikt, Beruf und privat. Ja. Also, ich halte das nochmal fest, 5 Männer am Tag, 5-mal hast du Spaß auch dann am Sex. Ja. Bei jedem Mann? Nee, bei jedem nicht, aber bei den meisten. Bei den meisten. Also sagen wir mal, bei 4 Männern hast du Spaß. Ja. Und dann gehst du nach Hause, duschst dich vorher und gehst dann eventuell abends nochmal mit deinem Freund ins Bett. Und das geht? Ja. Das geht. Ich bin ganz, ganz, ganz, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann Doch, es das mir geht. Nicht vorstellen. Hm. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Noch nicht so lange. Also den habe ich kennengelernt im Oktober. Also ich habe den Job schon vorher gemacht. Ach so, er hat dich quasi kennengelernt, als du das schon gemacht hast. Ja. Hast du ihm dann gleich reinen Wein eingeschenkt? Ja. Und er ist dann nicht zurück. Er hat im ersten Moment blöde geguckt, ja, aber ja. Ich habe ihm halt gesagt, das ist mein Job. Ja. Und, ja. Und dann ging es halt. Ja. Ja. Du scheinst begeistert. Ja. Oder zufrieden zumindest. Daraus schließe ich, dass du das schon auch noch eine ganze Weile machen wirst wollen. Doch, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist ein Luder, ne, Isabella? Ja. Ohne es böse zu meinen, ne? Ja. Ja. Ja. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Danke. Tschüss. Tschüss. Yvonne, 21 Jahre alt. Heute sind es natürlich nur Frauen. Ja. Hallo? Yvonne, ich grüße dich. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Warum sagst du von dir, dass du ein Luder bist? Ich bin in einer 2,5 Jahren Beziehung. Du bist seit 2,5 Jahren in einer Beziehung? Ja. Ja? Und ich bin schon, ich muss jetzt so 3 oder 4 Mal fremd gegangen. 2 bis 3 Mal, 3 oder 4 Mal fremd gegangen. Ja. In 2,5 Jahre Beziehung. Ja. Hm. Ja, das ist natürlich kein schöner Zug von dir. Aber ist das gleich ein Luder? Vielleicht ja, weil ich das mehr so absichtlich mache. Warum machst du es absichtlich? Weil ich schon vor, sagen wir mal, vor 4 Jahren in einer anderen Beziehung, 1 Jahr in Beziehung war. Mhm. Das war genau in der Lehre und ich hatte von denjenigen ein Kind gekriegt. Mhm. Und das ist aber dann nach 2 Wochen an Kindstod gestorben. Mhm. Yvonne, weißt du, was ganz toll wäre? Wenn du die Musik leiser stellen könntest im Hintergrund. Mich irritiert das ganz. Ja, jetzt? Ja, ist besser. Okay. Mhm. Ja, und das ist dann nach 14 Tagen gestorben, mein Kind. Mhm. Das heißt Peggy. Und dann hat die Beziehung dann bloß noch schon 4 Monate gedauert. Ja. Und da sind wir dann auseinander. Und da, wo ich mit den einen zusammen war, da war dann noch ein anderer, der war auch hinter mir her. Mhm. Also der wollte auch was von mir. Und mhm. von dem war ich so abgeneigt, weil der bei mir in der Lehrgruppe war. Mhm. Und dann habe ich mich dann so nach einem Jahr so eingelassen auf ihn. Mhm. Und den habe ich jetzt mein jetziges Kind. Das heißt, so, Tobias heißt es, 3 Jahre alt. Aber das ist nicht der, mit dem du zusammen bist? Nee. Nee. Das ist der Vater deines Kindes. Aber du bist im Moment auch, das heißt seit 2,5 Jahren, mit einem anderen Mann zusammen. Ja. Ja. Und mein Kind war ein halbes Jahr alt. Mhm. Und da habe ich mich dann mit von meinen anderen getrennt und bin ich mit einem anderen gegangen. So, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Von den der andere und der andere und der andere. Nee, von dem jetzigen, jetzt von ist meinem der Vater, von Tobias, der Vater, habe ich mich dann getrennt und bin ich mit einem anderen gegangen. So, aber was und dann hat sich das angefangen, dass ich dann fremdgegangen bin, weil Eifersucht, Leihen und Ausnutzung mit Geld und mhm. Bibabo und das konnte ich mir nicht so leisten. Da habe ich dann noch einen anderen kennengelernt, nach einem Jahr. Der hatte dann, mit dem war ich dann ungefähr 4 Monate zusammen, mhm. habe auch 2-3 Mal sexuell was mit dem gehabt. Mhm. Dann hatte ich schon nochmal mit jemandem, das war wie so ein One-Night-Stand. Das aber alles vor deiner jetzigen Beziehung, ne? Nee, in der Beziehung. Ach so, siehst du, jetzt kommt alles durcheinander, weil du so viele Sachen erzählt hast. Mhm. Ich muss dich fragen, wenn du seit 2,5 Jahren mit einem Mann zusammen bist, erstmal die Frage, liebst du den? Ja. Ist das jetzt ein zögerliches Ja oder ein klares Ja? Nein, ja, nein. Ja. Warum weil nein? Weil er ist 20 Jahre älter wie ich. Das heißt ja nichts. Man könnte ja auch einen Mann sehr lieben, der 20 Jahre älter ist. Aber ich habe auch vor kurzem hatte ich einen Mann gehabt, da habe ich mich wirklich in den verliebt. Und er hat mich dann, wo ich mit den 2 Mal ins Bett gegangen bin, hat er mich schon sitzen gelassen. Also jetzt redest du wieder von einer Fremdgeh-Geschichte, ne? Ja, genau. Also, es ist nicht so ganz geklärt, ob du deinen jetzigen Freund liebst. Hm. Nur so ganz klar ist das nicht. Warum gehst du denn immer fremd? Warum? Das kann ich nicht so beantworten, weil ich weiß nicht, entweder habe ich so einen Zug oder so, weil von meinem Vati, die Schwester, die macht das auch. Ich weiß nicht, ob man das vererben kann. Nee, ich weiß es nicht ganz genau. Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Ich weiß es nicht, die ist auch immer fremdgegangen. Ich weiß es nicht, aber das ist für mich irgendwie ein Zug. Ich bin nicht abgeneigt, weil wenn mir jemand gefällt, den würde ich gerne kennenlernen. Ja, gut, aber gerade gleich nach einer Stunde oder so, gleich gut. in der Nacht passieren, aber es kann dann nach ein paar Tagen passieren. Wenn man in einer festen Beziehung ist, Kann man ja nicht jeder Hose hinterher rennen, die einem gefällt. Nee, das mache ich ja eben nicht. Ich muss denjenigen erstmal kennenlernen, ja oder nein. Mhm. Ich mache es dann nicht gleich ohne ein Kondom oder so. Na ja gut, das ist ja dann schon mal löblich. Aber trotzdem muss man sich ja auch nicht einlassen auf jeden, der einem gefällt und den man ganz gut findet, wenn man in einer festen Beziehung hängt. Was sagt denn dein Freund? Kriegt er das überhaupt mit? Weiß der das? Nein, der weiß das nicht. Der weiß das nicht. Ja. Warum bist du mit deinem Freund zusammen? Das ist mehr so, weil ich bin nicht so gerne alleine. Mhm. Denke ich mir mal, weil ich... Gut, das ist natürlich dann ist das natürlich auch klar. Dann ist das ja eher eine Wohngemeinschaft, was ihr genau, da... Genau, ja. Aber ist er denn in dich richtig verliebt und denkt... Ja. Ah, also er denkt, das ist die große Liebe? Ja. Er ist dir treu? Ja. Und für dich ist es nicht die große Liebe? Für dich ist es eine bequeme Wohngemeinschaft? Mit dem alten Mann, der schon 40 Jahre alt ist? Oder ein bisschen älter sogar noch als du? 3 Jahre älter. Nicht als du, als 40, 43. Ja. Das ist der Unterschied, ne? Ja. Mhm. Damit verarschst du ihn ja auch richtig, eigentlich, ne? Hm. Gaukelst du ihm das denn vor, dass du ihn liebst? Ich gaukel ihm das nicht vor, aber wenn er mich fragt, wo warst du denn nächste Nacht? Ja, ich war bei meinen Eltern und ich habe dort geschlafen. Das ist mehr so eine Notlüge, denke ich. Gut, ja. Also du belügst ihn natürlich, was das Fremdgehen anbelangt. Ja. Ich meinte auch. Er hat es einmal mitgekriegt, da waren 4 Mann in meiner Wohnung. Wie viele Mann? 4 Mann? Vier Mann, also 2 Mädchen und 2 Jungs. Ach so. Und die eine war mit denen zusammen und ich war mit den anderen zusammen. Und da hat er es einmal mitgekriegt und hat gesagt, nö, die ist bloß so eine Bekanntschaft von mir. Also du belügst ihn, was die Männer anbelangt. Ja. Aber meine Frage war auch, belügst du ihn denn auch, was deine Gefühle anbelangt, ihm gegenüber? Sagst du hier, ich liebe dich und du bist meine große Liebe? Sagst du ihm das so? Ja. Ja, jetzt wird's krass, Yvonne. Jetzt wird's krass. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ist das ein Luder? Ja, ich glaube fast schon ja, wie ich das jetzt so höre. Ich meine, du machst ja ganz viele heftige Sachen. Du belügst deinen Freund, indem du sagst, ich liebe dich, aber du liebst ihn gar nicht so sehr. Dann gehst du ihm fremd und belügst ihn wieder, sagst, du hast dieses und jenes gemacht und lässt dich so treiben und lässt es dir gut gehen dabei. Ja. Ne? Finde ich nicht so eine tolle Lebensgrundlage, ehrlich gesagt. Also wenn du jetzt alleine wärst, wenn du jetzt keinen Freund hättest und hättest deinen großen Spaß mit den Männern, würde ich sagen, okay, ist dein Ding. Aber hier ist so viel Lüge im Spiel, das gefällt mir nicht. Weißt du? Ja. Du bist eine junge Frau von 21 Jahren, du hast ein Kind und du solltest ja auch Vorbild, das Kind wird immer größer. Wie alt ist es jetzt? 3. 3 schon? Genau, dann kriegt es ja auch... Ja, am 7. 3 Jahre alt geworden. Bitte? Am 7. Ja. Dezember. Da muss man doch auch Vorbild sein. Wenn du jetzt in diesen Sachen schon so unehrlich bist, bist du vielleicht in anderen Sachen auch unehrlich und bist halt ein schlechtes Vorbild für dein Kind, finde ich. Ja, ich sag mal so, der Vater von dem Sohn, der hat ja auch nicht mal Geld für den übrig. Mhm. Und da hat es mir manchmal auch vorgelebt, sag ich mal so. Der ist in meiner Beziehung auch fremd, in seiner Beziehung, also in unserer 2 Beziehung ist er auch fremdgegangen. Ist auch? Ich kann ja, weil mein Sohn ist 3 Jahre und seine Halbschwester ist 1,5 Jahre. Ja. Also müsste er in der Zeit auch fremdgegangen sein, mit der anderen. Weißt du, Yvonne, selbst wenn du so Schlawiner hattest als Männer, die dich auch betrogen haben, das ist schlimm genug. Da sollte man sich aber dieses nicht als schlechtes Beispiel nehmen, finde ich. Es hört sich fast schon so an, als würdest du dir daraus die Rechtfertigung suchen. Ne, die haben das ja auch mit mir gemacht. Das stimmt, ja. Ne? Oder vielleicht sogar, ich bin auch oft von Männern verarscht worden, verarsche ich halt auch. Ja, genau die 2 Sachen, das stimmt, was du gerade sagst. Siehst du. Wie heißt das Sprichwort so, du mir, so ich dir? Ne? Ja, aber ist nicht gut. Letztendlich ist es für dich persönlich nicht gut. Für dich persönlich ist es viel besser, wenn du eine klare Linie hast und wenn du dir richtig in den Spiegel schauen kannst und wenn du sagen kannst zu dir selbst, ich verhalte mich gut, ich bin vorbildlich. Stehst du viel besser da, vor anderen und vor dir selbst auch. Finde ich. Na, lass es mal sacken, Yvonne. Soll ich es lieber sein lassen oder soll ich es weitermachen? Nein, du sollst es sein lassen, Mensch. Du sollst es sein lassen. Und du sollst klare Verhältnisse schaffen. Du sollst auch nicht mit einem Mann zusammen sein, den du gar nicht liebst. Und du sollst dem schon gar nicht sagen, ich liebe dich, wenn du ihn nicht liebst. Der andere, mit dem ich vor 4 Wochen gegangen bin, und der hat mich ja 2-mal ins Bett gekriegt und er hat aber mich immer verarscht, ja, ich liebe dich, ich werde dir die Liebe zeigen. Und ich habe, wir haben in der Kneipe was getrunken und da haben wir Rätsel gemacht. Auf einmal sagte er, kennst du das nicht hier? Da war irgendwas Romanze, wie heißt das irgendwie auf Deutsch, ne? Ja, ich weiß es nicht, Liebe. Ja, die schon, Liebe kenne ich nicht, das habe ich noch nie erlebt. Liebe habe ich noch nie erlebt. Ich habe eine richtige Liebe noch nicht erlebt. Ja, das werde ich dir zeigen. Ja, und das hat er mir mit mir 2-mal ins Bett gekriegt und dann hat er mich verarscht. Ich habe den gestern versucht anzurufen, ging aber auch nicht. Nein, er redet nicht mit mir. Und diesen Mann liebe ich wirklich. Also hat er mich nur rumgekriegt ins Bett und sowas kann ich gar nicht leiden. Ja, ich werde die Liebe zeigen und dann kriegt er mich 2-mal ins Bett und dann war's das. Das kann ich nicht leiden. Nee, kann ich gut verstehen. Ist auch sehr enttäuschend. Bin ich ganz auf deiner Seite. Und diesen Mann liebe ich wirklich. Aber, Yvonne, nur weil dich Menschen schlecht behandeln, solltest du andere nicht schlecht behandeln und vor allem dich nicht schlecht behandeln. Das ist meine Meinung. Ich wurde auch schon mal nicht schlecht behandelt, aber ich habe vor 97 war das, da war auch ein Thema bei dir, da war einer, der wurde von Skinheads überfallen, ne? Weißt du das noch? Und ich wurde vor, 97 wurde ich auch zusammengeschlagen von Skinheads. Und habe 3 Zähne, bleibenden Zähne verloren. Ich habe 3 Jahre versucht, das durchzukriegen, dass ich Schmerzensgeld bekomme. Er hat immer abgestritten, dass er es war. Er war ungefähr seine Struktur, den er angegeben hat, und ein anderer war es. Er war ungefähr 1,78 groß. Der hat es immer abgestritten vor Gericht. Yvonne, das ist natürlich jetzt ein ganz anderes neues Thema. Über das könnten wir vielleicht nochmal ein andermal reden. Ich würde gerne nochmal mit dir reden, wenn du... Können wir gerne machen, das passt so nicht in unser heutiges Thema rein. Ja. Hast du Verständnis für? Ja, genau. Deshalb brechen wir es jetzt mal ab und vielleicht können wir wirklich, wir haben ja deine Telefonnummer, über dieses andere Thema auch nochmal reden. Ja, weil... Aber ich hoffe sehr, dass die Sachen, die ich gerade so vielleicht so gesagt habe, dass die vielleicht so ein bisschen einen Denkanstoß geben bei dir, dass du das veränderst. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe, Yvonne. Okay, danke. Tschüss. Hey, ein Mann. Ist es ein Mann? André? Ja, hallo, Domian. Ja, ein Mann. Ich bin das Pass. Hallo, hier ist André. André, ja. André ruft an zum Thema. Ich wollte sagen, moralisch gesehen finde ich dich einwandfrei. Also, eigentlich, du hast Vorbildcharakter. Das ist ja nett, freut mich sehr. Aber du man von unserem Land eigentlich nicht so behaupten kann, was so rumkreucht. Und, naja, gut. So, jetzt zu dem Thema, du rufst jetzt zu dem Thema, ich bin ein Luder. Ja. Also, ich mache es mit älteren Frauen und lass mich aushalten. Aha. Stimmt, es kann ja auch männliche Luder geben. Ne? Warum sollen es immer Frauen sein? Ja gut, ich sag mal so, ich wurde dazu gemacht und die eigentliche Frage ist ja, was ist ein Luder? Ja, aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen über dich reden. Ich will jetzt theoretisch über das Wort Luder reden. Ja. Du lässt dich von älteren Frauen aushalten. Ja, richtig. Wie viel älter sind die? Ab 50 aufwärts. Und wie alt bist du? 33. 33. Ab 50 aufwärts, bis wohin geht es so? Die älteste war 61. Ja, was heißt denn das jetzt aushalten? Hast du jetzt mehrere Beziehungen mit älteren Frauen und gaukelst denen auch die große Liebe vor oder wie läuft das? Nein, es fing damit an, ich hatte eine Freundin gehabt, mit der war ich 6 Jahre lang zusammen und ich habe also Geld verdient. Ich bin Montagearbeiter gewesen. Ja. Und dann kam ich nach Hause und dann hatte ich die Bescherung gesehen. Man hatte mich vorgewarnt immer. Aber naja, jedenfalls den Mann, den habe ich dann nach draußen gebracht, ohne irgendwelche Prügel oder sonst was. Also sie war dir fremdgegangen? Genau. Mhm. Ja, und dann... Aber sie war in deinem Alter? Ja, richtig. Mhm. Dann hatte ich überlegt, mit meinen Freunden soweit, wochenlang, ich war fertig, Trennung, alles und so, ist ja klar, was machst du? Ja, und dann wusste ich, dass die Mutter, fand mich immer ganz korrekt und gut. Die Mutter von ihr? Genau. Ja, und dann... habe ich mich erst an ihre Schwester rangemacht und dann an meine Mutter. Eigentlich nur aus Rache. Nur aus Rache. Ja, und als ich das dann hinter mir hatte, war die Familie natürlich im Arsch. Also du hast dich richtig an die Mutter rangemacht. Wie alt war die Mutter? Die ist 54. Diese ganze Geschichte ist wann passiert? Jetzt in diesem Jahr oder schon länger her? 4 Jahre. 4 Jahre her. Ist 4 Jahre her, die war 54. Was hast du rangemacht? Du hast ein richtiges Verhältnis mit der Mutter gehabt dann? Ja, dann hatte ich Gefallen daran gefunden. Ja. Wie lange warst du mit der zusammen oder wie lange hattest du ein Techtelmechtel mit der? 14 Tage. Ach so, kurz. Bis es mir dann zu viel geworden ist. Du hast mit der Frau auch geschlafen? Ja, sicher. Ja. Also zuerst zuerst war es schlimm, sag ich mal. Warum? Aber warum dann war's schlimm? Irgendwann hast du dich dran gewöhnt. Warum war es schlimm? Ja, so eine ältere Frau ist nicht so, sag mal so. Ist nicht dein, eigentlich nicht so dein Geschmack gewesen damals? Wenn sie nicht geduscht sind, stinken sie auch. Ja, das ist ja ein blöder Spruch. Also, ja, ich weiß. Ja. Ja, denkst du, du stinkst nicht, wenn du nicht geduscht hast? Aber hallo. Ja, also. Also das war damals eine Racheaktion. Ja. Hast dann aber Gefallen angefunden? Ja. Und wie ging es dann weiter? Ja, und seitdem irgendwie habe ich so das Talent, ich lerne die Mädchen kennen, die Töchter, und bei den Müttern bleibe ich hängen. Mhm. Und das geht dann so ungefähr 2-3 Monate und dann wechselt sich das wieder. Also du hast gesagt, du hast Gefallen dran gefunden. Was, ja. Was für ein Gefallen ist das denn? Ist das ein erotischer Gefallen? Ein erotisches... ich mag die Überlegenheit, die diese Frauen ausstrahlen und die eigentlich nur Fassade ist. Weil die Frauen, die sind auf eine Art sehr einfach gestrickt. Kann man das so sagen? Sehr selbstbewusst auf eine Art. Aber dann, ich sag mal, wie soll ich das sagen... Teilweise aber auch dumm. Ist nun mal so. Ja gut, das kann man ja nicht verallgemeinern. Du kannst ja nicht sagen, dass alle 44-jährigen Frauen dumm sind. Nein. Das sind die... Ich habe auch schon harte Nüsse dabei gehabt. Ja, das ist natürlich völliger Blödsinn. Also die du da irgendwie so kennengelernt hast, ja. die waren so. Ja, also so, ich habe eigentlich viel Glück gehabt bis jetzt in dieser Sache. Mhm. Es ist mir immer noch nicht richtig klar geworden, was so der Reiz daran ist. Die Überlegenheit vielleicht hinterher, dass ich... Dass du die Überlegenheit hast? Ja, ich bin eigentlich nach jeder Situation da, bin ich immer überlegen. Also was heißt denn überlegen? Ich gebe ihr das, was sie will. Ich habe eine, die letzte war zum Beispiel, die hatte so einen Mutter-Sohn-Komplex gehabt mit mir. Mhm. Und ja, da habe ich das Spiel mitgespielt. Mhm. Sie war der Bestimmer, aber im Endeffekt bin ich der Boss gewesen. Und wie lange treibst du dann dieses Spielchen mit den Frauen? In der Regel. Wie ich, sag mal, geistig das machen kann. Körperlich kann ich das machen, aber der Geist, der muss da mitspielen. Also, ja, die Frage war, wie lange du das so spielst? Kommt auf. Monat, zwei Monate? Kommt aber so im Durchschnitt 3-4 Monate. 3-4 Monate. Hast du denn immer nur eine oder mehrere? Also das ist, ich hatte mal so ausnahmsweise zweimal zur gleichen Zeit jemanden, aber das ist nur eine Ausnahme gewesen. Du hast so gerade ganz am Anfang gesagt, ich lasse mich aushalten von älteren Frauen. Ja. Hat denn da so eine materielle, finanzielle Komponente auch ein Gewicht? Ja, ich habe irgendwann, es hat verschiedene Gründe gehabt, auch steuermäßig, ich habe keinen Bock mehr gehabt zu arbeiten. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, ich reiß meinen Arsch auf, mein Rücken ist kaputt und so weiter und im Endeffekt habe ich da nichts von. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Mhm. Dann gab es unheimlich viel, ich sag mal so, unbefriedigte Frauen gibt es so viele und ich habe etwas, was ich geben kann und die haben etwas, was sie mir geben können. Mhm. Ja, und dann musst du aber gezielt an Frauen gehen, die auch Kohle haben. Ja, das musst du ja vorher dann austesten irgendwie. Ja, also das sehe ich meistens an den Töchtern, weil der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ne? So, das ist der nächste Punkt. Du sagst, du gehst immer über die Töchter an die Mütter ran. Ja. Warum? Warum gehst du nicht direkt an die Mütter ran? Weil man muss sich erstmal, wie soll ich das sagen, einschleimen. Mhm. Man muss sich erstmal warm reden. Mhm. Also alles, es ist alles Strategie. Ja. Ne? Du gehst ganz strategisch vor. Ja. Du guckst dir ein Mädel aus, hast vorher schon rausgekriegt, ob dir das Gute im Hause kommt. Also das finanzielle Gute im Hause. Ja. Ne, so also hab das sehe ich am Verhalten. So habe ich es verstanden. Von derjenigen Person, ja. Also wie, ob sie viel Alkohol trinkt oder sonst was, darauf achte ich. Ja. Und lässt du dich denn dann auch vorübergehend auf eine Liebesbeziehung, auf eine Affäre mit den Töchtern ein? Also ich knutsche rum und es kam auch mal zum Sex, aber mehr aber auch nicht. Mhm. Und springst dann gleich über in die nächste Ebene, nämlich hin zur Mutter. Ja. Ziel der Sache ist immer die Mutter. Wie lange beschäftigst du dich mit der Tochter? In der Regel am Anfang, wie lange dauert das, bis du da hin willst? Knapp eine Woche, denke ich mal so. Gibt es ja nicht immer Katastrophen, dass die Töchter schon angefangen haben, sich zu verlieben vielleicht in dich und dann sehen die, was läuft? Ja, das hatte ich auch. Und das sind immer diese Momente, wo es mir dann auch leid tut, so ein bisschen. Ne? Weil da merke ich so, dass ich doch manchmal auf der falschen Seite stehe. Also ich halte fest, es geht, du bist nie in diese älteren Frauen verliebt. Nein. Du findest die nie sexuell wirklich attraktiv. Nein. Es geht dir ausschließlich um materielle Dinge. Ja. Und es geht dir darum, so dieses Gefühl zu haben, ich hab die in der Hand und ich habe sie im Sack, ich kann machen mit ihr, was ich will. Ich habe die geknackt. Ja, genau. Sowas. Diesen Punkt. Wenn ich den Punkt gemacht habe, dann ist, Ich ziehe dich nicht aus bis aufs Hemd, das mache ich nicht. Ist aber schäbig. Alles. Ich weiß. Du hast auch vollkommen recht. Ja. Wie kommst du denn damit für dich so innerlich zu Rande? Und wie kommst du da klar mit? Ich meine, wenn man sowas einmal oder zweimal mal gemacht hat, vielleicht wirklich aus spielerischen Gründen. Aber du machst es 4 Jahre jetzt schon. Ja, wenn ich jetzt sage, ich tröste mich damit, ich schalte NTV oder Phoenix ein, sehe die ganzen gehungerten Verbrecher und sage mir, was du tust, ist gar nicht mal so schlimm. Aha, also jetzt kommt der große Rundumschlag auf die Gesellschaft und die Welt, wie schlecht sie ist. Und daraus ziehst du die Rechtfertigung, es auch zu machen, oder wie? Ja, irgendwo hast du recht. Vielleicht genauso ziehe ich das vielleicht auch durch. Das ist auch so. Weil ich glaube, also erstmal Mitleid mit den Frauen, die dann wirklich in der Strich und Faden verarscht werden. Ja. Und letztendlich, auch jetzt aber, wenn ich rede ja nur mit dir persönlich, ich glaube, dass du dir persönlich auch Schlechtes damit antust. Ja, das ist, man denkt darüber nach. Also ich sag mal so, ich habe Hemmungen. Da Hemmungen habe ich vor viele, viele Sachen, die andere Menschen ganz normal machen. Ja. Da habe ich Hemmungen vor. Ja. Würde ich niemals tun, ist nicht. Ich habe gelernt über verschiedene Sachen, sag ich mal, da denke ich kurz nach und dann lege ich das per acta. Und da mache ich mein Ding. Ich tue niemandem so weh, das mache ich nicht. Ich beklaue niemanden oder irgendwie. Aber hast du denn nicht auch diese, ich meine, das sind ja keine Sachen, auf die du stolz sein kannst. Nein. Das ist ja etwas, wofür wahrscheinlich du, ich höre es ja auch raus, wofür du dich eigentlich auch schämst. Irgendwie. Meine Freunde dürfen das nicht wissen. So. Ist es dann nicht viel besser, wenn man Sachen macht im Leben, wo man vor sich auch gerade dasteht? Ja, jetzt ist die Frage, was soll man machen? Naja, was also soll man machen? Das zum Beispiel schon mal nicht, was du machst. Und dann sehen wir weiter. Was ist denn, wenn du dich jetzt verliebst wirklich in eine Frau, in eine auch wie vielleicht jüngere Frau? Ja. Was dann? Ja, also wie gesagt, vor 6 Jahren, als ich richtig verknallt war, das dann allmählich so anfing, dass meine Beziehung in die Hose ging, Da habe ich geliebt, habe ich wirklich geliebt. Aber das ist dann irgendwie weggegangen. Und das soll nicht heißen, dass ich mich jetzt an einem Mädchen rächen möchte. Oder? Weißt du, das klingt bei dir fast genauso wie bei der Yvonne vorhin. Ja. Dass du das tust, vor allen Dingen, was du jetzt tust, ja. aus großer Verletztheit und aus großem Frust heraus, was dir damals passiert ist. Ja, aber wie gesagt, ich empfinde das nicht mehr so. Hm. Ich empfinde es nicht mehr so. Du hast vollkommen recht, dass das eine ganz miese Tour ist, ja. Das weiß ich. Und du sagst ja auch nicht, dass den Weg verbauen wieder zu einer ordentlichen Beziehung hin oder zu einer guten Liebe hin. Wenn du damals Pech gehabt hast vor 4 Jahren, mein Gott, wie viele Leute haben Pech. Das heißt aber nicht, dass du wieder irgendwann auf eine gute Frau treffen kannst, wo es auch ehrlich und wirklich glücklich zugeht. Ja gut, was die Zukunft bringt, das wissen wir ja nicht. Es kann sein, dass ich damit nächsten Monat auch aufhöre, dass ich vielleicht auch sage, so irgendwie, es ist mir zu nervig, weil manchmal ist das wirklich ganz schön stressig. Weil, ich meine, die melden sich ja auch bei mir, weil es ist ja nicht so, dass ich da anrufe. Ich würd mal sagen, wir hören genau an dieser Stelle auf. Und ich gebe meiner Hoffnung Ausdruck, dass das so eintreffen wird, was du gerade gesagt hast. Ja. Ich hoffe, dass ich nächsten Monat damit aufhöre. Kann ich noch eine Anregung geben? Bitte schön, André. Ja, also, wie gesagt, ich bin Handwerker und könnte mal eine Handwerkssendung bringen über die Probleme der Handwerker in Deutschland. Ja, das wäre doch mal ein Thema für uns. Handwerker in Deutschland. Probleme von Handwerkern in Deutschland. Zum Beispiel Handwerksrolle. Ob die Handwerksrolle noch aktuell ist und sowas. Handwerksrolle? Was ist das? Die Handwerksrolle. Die ist, ich glaube, 1751 wurde die geschrieben. Aha. Und die besagt, dass wir Gesellen Arbeiter zweiter Klasse sind und dass wir uns nicht selbstständig machen dürfen und dass wir Schriftträger gebrauchen, die uns bestimmen. Hey, also das ist ja eine interessante Anregung. Wir werden dem mal nachgehen und dich auch nochmal anrufen dann. Ja, cool, das wäre schön. Gut, André, alles Gute, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin ein Luder. Jetzt hatten wir gerade einen Mann, der ja eigentlich sich sehr luderhaft verhält, wie wir gehört haben. Es geht weiter mit einer Frau. Und die ist 21 Jahre alt und die heißt Katja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Katja. Hi. Ja. Ja, ich möchte eigentlich was dazu sagen. Das fällt jetzt nicht in die Sparte, dass ich das irgendwie negativ sehe, dass ich nun ein Luder bin. Gesundheit? Ach, nee. Es war nur ein Huster. Ach so. Das ist eigentlich eher positiv gemeint. Also ich hatte 3 Jahre eine Beziehung und lebe das jetzt eigentlich so relativ gut aus, dass ich jetzt mal Single bin. Ach so. Du lässt jetzt quasi die Sau raus. Ich lasse die Sau raus, richtig. 3 Jahre Beziehung, das heißt, du bist in den 3 Jahren treu geblieben? Ja, also bis zum letzten Monat hin ja, aber dann habe ich das natürlich auch beendet. Also ja. Als es dann nicht mehr ging, da habe ich dann auch die Beziehung quasi beendet. Und wie lange bist du jetzt auf Single-Füßen? Jetzt seit gut anderthalb Jahren. Anderthalb Jahren? Ja. Was passiert denn so? Oder was ist alles passiert in diesen anderthalb Jahren? Ja, also ich bin jetzt im letzten Jahr halt in die Großstadt gezogen, sozusagen. Ja. Komme eigentlich so aus dem Dorf, relativ klein. Da also, kennt man schnell alle Männer, also schnell alle durch, ne? Ja, so ist das nicht. Ja, alle durch, das ist gesagt, aber nee, so war das damals eigentlich nicht. Das konnte man sich also bei uns gar nicht erlauben, da irgendwelche Erfahrungen zu sammeln. Aber naja, ich habe mir irgendwie gedacht, also wenn du jetzt schon in einer Großstadt wohnst und dich sowieso niemand kennt, dann kannst du jetzt auch mal tun und lassen, was du willst. Mhm. Ja, und ich habe dann halt vor ein paar Monaten auch eine Mitbewohnerin bekommen, eine neue. Mhm. Hab mir dann gedacht, okay, jetzt lassen wir heute Abend mal die Sau raus, das war ja mal, dass du eingezogen bist. Mhm. Also das war so der Tag, an dem ich das wirklich gemerkt habe, dass ich auch wirklich ein Luder bin. Ja. Und ja, ich muss dir mal eben diese, ja, das muss ich jetzt mal eben schildern. Ja, bitte. Dann sind wir in die Stadt gefahren und ich hatte irgendwie schon... Du und die Mitbewohnerin, ne? Ja, ja, ich und meine Mitbewohnerin. Mhm. Und wir hatten uns irgendwie gedacht, ja, heute Abend lassen wir halt richtig die Sau raus. Mhm. Und ich sagte ihr so, heute Abend suche ich mir halt einen Mann. Ist mir scheißegal, wie auch immer. Mhm. Wir lassen es jetzt einfach mal auf uns zukommen und wenn du einen suchst, dann such auch und ich finde halt meinen. Mhm. Ja, und wir waren dann bis halb fünf unterwegs in der Stadt und es war auch irgendwie nichts dabei. Also irgendwie hat man da ja schon seine Ansprüche und... diesem Anspruch genügte halt keiner. Und da habe ich mir um 5 Uhr halt gedacht, komm, lass uns nach Hause fahren, es hat keinen Sinn mehr. Ja, und als ich dann vorne im Taxi saß, dieser Finden, da habe ich mir so gedacht, oh, der Taxifahrer, der... Der Taxifahrer. Taxifahrer, ja. Der sollte dran glauben. Der sollte dran glauben, richtig. Und hat er dran geglaubt? Relativ gut. Hat er dran geglaubt? Ja, jetzt kommt's ja. Ich habe den dann, wir standen also vor meiner Haustür und... ich habe so gesagt, ich so zu meiner Mitbewohnerin, sei mir nicht böse für das, was ich jetzt tue, aber naja. Und dann habe ich den Mitbewohner halt, den Taxifahrer gefragt, ja, hast du eventuell noch Lust, mit hochzukommen und mit zu schlafen? So direkt? Ja, ganz direkt. Also da verschlugst du dem Taxifahrer wahrscheinlich die Sprache, oder? Ja, die Sprache, die Taxigebühren, eigentlich alles. Und hat er ja gesagt? Ja, er hat dann ja gesagt, was mich auch irgendwie ein bisschen erschütterte. Ich hatte da jetzt wirklich mit gerechnet. Hat er schnell ja gesagt oder hat er erstmal abgewartet und nachgefragt? Nee, der hat gar nicht groß gefragt. Der hat dich angeguckt und hat gesagt, okay, okay, Kleines. Genau so. Ja, genau so hat er gesagt. Okay. Ja, und dann habe ich ihn mit hochgenommen. Ja. Und das war auch alles ganz nett und meine Mitbewohnerin ist dann in ihr Bett gegangen und ich dachte mir so, ha, juppie, jetzt geht's ab. Und ging's ab? Bin dann in Unterhemdchen und Unterhöschen durch die Gegend gehüpft und habe mich total gefreut auf das, was da nun kommen mag. Ja. Ja, und dann habe ich ihn mit ins Bett genommen und beim Küssen stellte ich schon fest, oh mein Gott, ey, der küsst ja sowas von grottenschlecht. Ach so, ich dachte, der Taxifahrer wäre eine Frau gewesen. Nee. Nee, oh Gott, in Gottes Namen. Nein. Es war schon ein Mann. Ja, aber es war dann nicht der Knaller. Es war nicht der Knaller und... kam es denn zu richtigem Sex? Nee. Auch nicht. Ich habe ihn nämlich dann... Während wir im Bett lagen und er sich quasi dann schon halb ausgezogen hatte, habe ich ihm dann gesagt, tut mir leid, ich möchte nicht mit dir schlafen, du bist wirklich schlecht. Bah, bist du krass. Ja. Mann, der arme Taxifahrer. Ja, das habe ich mir im Nachhinein auch gedacht. Jetzt war er schon halb ausgezogen. Ja, er war schon halb ausgezogen. Und dann musste er sich wieder anziehen. Er musste sich wieder anziehen, aber ich habe mir in dem Moment gedacht, mein Gott, was soll ich mich hier noch eine halbe Stunde oder womöglich eine Stunde stellen? Ja, ist eine klare Haltung, ja, sicher, klar. Wo es mir ja keinen Spaß macht. Hat er geschimpft? Hat er irgendwie, war der zornig? Ja, der war schon ein bisschen böse. Also ja, wäre ich auch. Ja. Also der hat dir einfach schlichtweg nicht gefallen, der konnte nicht küssen. Das war nicht dein Fall, als du ihn halt nicht mein Fall, nein. Lag es nur am Küssen oder lag es auch daran, als du ihn halt nackt gesehen hast, dass er dir einfach nicht gefiel? Nee, das war halt einfach nur, wie er sich halt verhalten hat. Das Verhalten also, und das Küssen. Ich habe immer so die, ich habe so die Auffassung, dass ich denke, wenn ein Mann schon nicht richtig küssen kann, wenn er mit der Zunge schon, umgehen kann, ich verstehe. Geht er dann mit dem Rest um, ja? Ich verstehe, ja, gute Einstellung. Ja, also ich merke schon, dass du hast wirklich gute Luderqualitäten, Mensch. Aber hallo. Jetzt will ich wissen, anderthalb Jahre ist unsere Katja Jetzt alleine in der Großstadt. Richtig. In der großen Stadt. In welcher Stadt eigentlich, wenn ich fragen darf? Köln. In Köln? Ja. In unserer großen Stadt Köln. Richtig. Wie viele Männer hast du hier schon vernascht in anderthalb Jahren? Das sind gar nicht so viele. Ja. Weil ich mir quasi... Oh, Entschuldigung. Das ist ein Mann wahrscheinlich. ich hab's ausgeschaltet. Das ist gut. Ja. Das sind eigentlich gar nicht so viele, weil ich mir meinen Kundenstamm hört sich jetzt blöd ja, an. Du schmeißt wahrscheinlich die Hälfte wieder raus, ne? Wenn die nee, das ist gar nicht so. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie total aufs Aussehen gucke oder... Ich verstehe schon, auf die Gesamtausstrahlung und genau, das Küssen. Ich will eine Zahl wissen, irgendwie eine Zahl. 4, 5. Ja, das geht noch. Mehr sind's nicht. Nee. Allerdings fahre ich auch nach Hause zu meinen Eltern. Ja. Und da habe ich halt wirklich dieses Prinzip, dass ich mir denke, okay, du hast jetzt 2, 3 Typen, die hast du ziemlich sicher. Mhm. Wenn ich die anrufe, dann würden die sagen, ja, okay. Mhm. Ja, und dann fange ich halt an, ab Mittwoch denen meine SMS zu schreiben. Na, was hast du heute vor? Und ich bin am Wochenende zu Hause und so. Dann freuen die sich erstmal. Was meinst du mit zu Hause jetzt? Meinst du mit zu Hause Köln oder was? Nee, zu Hause zu meinen Eltern. Also ja? Wenn ich nach Hause zu meinen Eltern fahre. Ja, aber da wohnen die doch nicht. Die Männer wohnen doch in Köln, oder wie? Nee, also ich wohne in Köln. Ja. In einer WG. Ja. Und ich wohne aber 2,5 Stunden von da entfernt. Ja. Aber die Männer hast du doch hier in der Angel. Nee, die habe ich auch schon zu Hause. Ach, die hast du da auch schon? Ach, da auch? Ja, ja, ach so, klar. Das heißt also, wenn du nach Hause fährst, zu deinen Eltern, dass du da auch gut beschäftigt bist. Richtig. Da fängst du schon Mitte der Woche an zu SMSen, um das alles zu organisieren. Richtig, genau. Du bist also auch so eine Frau, die, wenn es ihr danach ist, in ihrem Buch blättert oder im Handy hoch und runter geht und sich denkt, wen könnte ich heute mal anrufen? Richtig, genau. Du liegst dann lassiv auf deinem Sofa. Trinkst Wein und Likör und denkst, wen könnte ich heute vernaschen? Ja, nee, also so schlimm ist es nicht. ich bin dann relativ nüchtern, aber ich mache mir halt so meine Gedanken übers Wochenende, ja. Sind das alles so Männer, die du um den Finger wickelst, die du da hast? Oder sind es auch Männer, wo du Respekt vor hast? Ich habe teilweise schon Respekt vor denen, aber ich weiß auch insgeheim genau, wenn ich rufe, kommen sie auch. Mhm. Ja, und das ist halt so, dass ich mich dann halt bei denen melde und die freuen sich dann natürlich auch, weil ich ja ewig lang nichts von mir hören habe. Ja. Ja, und dann am Freitag sitzt dann delikat, da schreibe ich dann ja und Wochenende schon was vor und ja. Wie gesagt, ich schreibe immer 3, 4 Leuten, weil es kann ja immer sein, dass 2 oder 3 was vorhaben, weil ist mir schon klar, dass du mehrgleisig fährst. Ja, und ich suche mir generell auch nur Männer, die eine Freundin haben, weil alles andere ist mir zu kompliziert. Ach so, du willst gar diese enge Klammerei willst du gar nicht. Nee, also ein Mann, der morgens zu mir sagt, oh Schatz, ich hab dich lieb, sind wir zusammen, das ist das Schlimmste, ja? Also, ich denke mir die ganze Zeit, Katja, wie bist du wohl im Bett? Bist du so im Bett, wie du jetzt wirkst? Dann wäre das nicht schlecht, glaube ich. Ja, oder bist du auch eher die... Ich schlafe ja nicht mit mir selber. Nein, aber ohne jetzt selbst angeben zu wollen, beschreib's doch mal. Bist du eher die Aktive oder liegst du da wie ein Bügelbrett? Nee, ich bin eher die Aktive, glaube ich. Die Aktive. Nicht schlecht. Ja, ich erzähle es noch ganz kurz zu Ende. Bitte. Also 2 oder 3 Männer sagen dann jedenfalls, ja, okay, ich habe Zeit und dann treffe ich mich mit denen, gehe mit denen schön essen oder was trinken oder wie auch immer. Mhm. Ja, und irgendwann landet man dann natürlich im Bett, ist auch alles ganz nett und schön und wie auch immer, weil ich kenne die Männer hier inzwischen halt auch. Mhm. Man sucht sich die auch dementsprechend aus. Mhm. Ja, und wenn es dann irgendwie vorbei ist, dann geht er natürlich auch irgendwann nach Hause. Also du behältst die Männer dann nicht bei dir im Bett? Bist du wahnsinnig? Nein. Kann ich gut verstehen. Niemals. Kann ich gut verstehen. Du willst mit denen nicht aufwachen, ne? Ein Mann, der bei mir zum Frühstück bleiben darf, der hat schon einiges geschafft. Also ja. Dann ist er mir auch nicht egal. Ja, verstehe. Und ich schicke die dann halt nachts irgendwann weg und dann kommt natürlich der Spruch, ja, und meldest dich bald mal wieder? Ja. Ja, und dann sage ich natürlich, ja, natürlich. Aber ich mach's natürlich nicht. Hey. Also ich melde mich dann natürlich, ich melde mich wohl wieder, aber wenn ich dann darf. Wenn du scharf bist, ne? Richtig. Ja. Ja. Ja. Genau. Du hast auch gar keine Bedenken, diese Männer anzubaggern, aufgrund dessen, dass sie in einer Beziehung sind, hast du keine Bedenken? Ich denke mir das immer so. Wenn ein Mann fremd geht, dann stimmt in der Beziehung irgendwas nicht. Dann liegt das nicht allein an mir, also sondern kein, liegt das an ihm. Ja, kein Solidaritätsgefühl mit den Frauen? Ich denke, wenn sie eine glückliche Beziehung hätten, dann würden sie nicht das Gefühl haben, dass sie fremdgehen müssen. Ja. Wie lange soll dieses Leben so noch weiterlaufen? Eigentlich so lange, wie es mir Spaß macht. Aber irgendwann ist auch schon die Sehnsucht mal da. Könntest du dir das vorstellen, wieder eine richtige Beziehung zu haben, eine feste Beziehung? Ich denke jetzt auch wohl daran, eine Beziehung zu haben. Also wenn mir der richtig über den Weg läuft, sag ich mal so. Also ich glaube, Katja, bisher warst du heute unser Top-Luder in der Sendung. Tatsächlich? Ja, glaube ich schon. Oh mein Gott. Ich muss mich vorsehen, ich wohne ja auch in Köln, wenn du mir begegnest. Aber ich will, dass du mich ansprichst. Vereinbaren wir das mal so? Ja, ich werde mich auf jeden Fall generell, weil ich an Radioarbeit interessiert bin, ein Praktikum. Na, siehst du, siehst du dann. Von daher, wir müssen zwangsläufig über den Weg laufen. Alles klar, Katja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Noch eine 21-Jährige. Die heißt nämlich Carla. Guten Morgen. Stimmt das? Hallo. Ja, Carla oder Clara? Nee, Carla. Carla, 21. Ja. Ja. Luder? Ja, das ist noch nicht so raus. Wir werden drüber reden und ich sag's dann, okay? Ja, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Das ist prima. Aber immerhin hast du angerufen und hast dich ein bisschen angesprochen gefühlt von dem Thema. Ja, doch. Ja, weil das würde mich jetzt schon mal interessieren, was ein objektiver, also jemand, der das objektiv beurteilen kann, dazu sagt. Ich beurteile absolut objektiv. Das ist sehr schön. Ja. Sag, warum du dich angesprochen gefühlt hast. Ja, und zwar ist es so, also ich habe festgestellt, dass es bei mir in Beziehungen immer gleich abläuft. Mhm. Also ich stecke jetzt in der Beziehung schon seit circa 1,5 Jahren so. Ja. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ich weiß das gar nicht so genau. Mhm. Und ich habe einfach festgestellt, dass es immer so ist, die Typen sind am Anfang eher so die ruhigeren, die schüchteren, schon bereit für etwas, aber eigentlich trotzdem nehmen sie sich mehr zurück. Und ich habe festgestellt, ich züchte mir da irgendwas heran. So, das ist dann irgendwann so weit, dass ich dann halt meine Spielchen mache und was Interessantes brauche und hier und da. Was züchtest du dir ran? Die Männer werden... Die werden immer offener und ich merke halt, dass sie gehen halt immer mehr auf mich ein. Das ist auch ganz gut, aber irgendwann merke ich halt so, oh, das ist mein Spiegelbild. Und diese Erfahrung hast du schon mehrfach gemacht? Ja, ich kann das halt nur an Beispielen jetzt erklären. Also es sind halt so Sachen wie, dass ich mich halt schnell langweile. Und ich habe eigentlich früh damit aufgehört, fremd zu gehen, weil ich es nicht fair fand, auf Kosten anderer mich auszuleben. Deswegen habe ich gedacht, mache ich doch mit dem Freund. Das geht auch. So, jetzt bist du mit deinem jetzigen Freund ungefähr 1,5 Jahre zusammen, sagst genau. du. Genau. Der war am Anfang auch eher der ruhige und zurückgenommenere gegenüber dir und generell so? Ja, gegenüber Sex, ja. Gegenüber Sex? Ja, darum geht's. Deswegen. Ja. Ja. Ja, ist mir schon klar, das ist natürlich hauptsächlich. Jetzt will ich wissen, was du aus ihm rausgekitzelt hast. Ja, das, also... Wo du ihn hingezüchtet hast. Ja, das ist sind so Sachen wie Dominanzspiele oder so, dass ich gerne... Bist du die Dominante? Nein, eher. Also ich brauche das... Ja, das klingt jetzt komisch. Ich bin eigentlich in der Beziehung nach außen hin schon dominant, aber im Bett nicht. Ja. Ich brauche jemanden, der mich so... anfassen kann, also nicht so... Dich nehmen kann. Ja, so ungefähr. Ja. Ich kann mit kuschelig und so nichts anfangen. Ja. Da muss man die Männer wirklich hinführen. Die haben immer Angst, einem weh zu tun. Und sie denken immer, oh Gott, und wer bin ich denn? Und ich bin so brutal und habe dann Angst vor sich selber. Nun kann aber auch die Gefahr bestehen, dass du auf einen Mann stößt, der nur wirklich nicht so gestrickt ist und der das nicht mag. Ne, das kann ja auch sein. Ja, aber sie werden alle so. Sie werden alle irgendwann so. Bei Carla werden alle Männer so. Selbst die sanftesten Ökosocken werden zu sehr, sehr dominanten Herren. Ja, gut, also ganz so krass ist die Umwandlung dann doch nicht. Mein Zaubern kann ich auch nicht. Du hast gerade gesagt, die werden dann quasi zu meinem Spiegelbild. Ja, also ich war irgendwann schon etwas überraschter, weil sie dann auch so mit Ideen und Experimenten kam. Und also da muss ich eine Geschichte erzählen, wo es mir auch fast leid getan hat, da bin ich wahrscheinlich auch zu weit gegangen, weil also es sind auch so Sachen, dass ich gerne einen Dreier hätte oder dass ich gerne mal was mit Frauen habe und so Sachen. Und dann war es halt einmal so, dass ein guter Freund von uns beiden, aber eher richtig guter Freund von ihm, dass ich halt gedacht habe, ja, der ist doch ganz nett, warum sollen wir nicht mal mit dem so zu dritt und so? Und wir hatten das auch ziemlich lange besprochen. Ich habe ihn da auch schon herangeführt und so. Und dann waren wir unterwegs in der Disco, in einem Schwulenclub und haben uns da auch ganz gut amüsiert. Und dann habe ich das einfach so, ohne meinem Freund was zu sagen, dem anderen gesagt, dass ich das möchte. Und dann haben die sich auch tatsächlich geküsst. Und ich fand das ganz gut. Das Problem war, die Männer haben sich geküsst. Bitte? Die Männer haben sich gewusst. Ja. Und der Witz an der Sache ist einfach der, dass es meinen Freund total Überwindung gekostet hat und ich im Endeffekt gar nicht mitgemacht habe, weil mir aufgefallen ist, ich finde den Freund überhaupt gar nicht sexuell attraktiv. Ist es denn beim Küssen geblieben zwischen den beiden Jungs? Ja, ja, ja. Du hast die nicht noch forciert, dass die noch mehr machen und du guckst zu. So weit war es nicht. Ja, ich wollte eigentlich, weil ich hätte mir das gerne angeschaut, aber ich habe es nicht gesagt. Also ich glaube, da wäre ich zu weit. Also ich merke schon, du machst aus braven, ordentlichen Männern, holst du alles raus. Na, ich sag mal so, wenn sie es machen, dann muss es ja irgendwie auch in denen drin sein. Also vielleicht. Vielleicht ein bisschen, ja. Ja, oder also sie machen es dir zu, oder sie machen es dir zuliebe nur. Nein, ich zwing niemanden zu. Also, irgendwas. Du wolltest eine objektive Meinung hören. Ja. Ne? Ja, das ist, du hast auch Luder-Qualitäten, würde ich sagen. Also. Kann ich da jetzt stolz drauf sein? Ohne, wenn und. Ach ja, eigentlich schon. Wenn die Jungs das so mitmachen und, ich finde Frauen, die so drauf sind, gut. In diesem Sinne, wir müssen Schluss machen. Okay, danke. Carla, alles Gute, tschüss. In der Technik, Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, wieder Fernsehen. Tschüss.